Zehntens, der Arbeiter ist in erster Linie der Leidtragende. Nach diesen beiden Dokumenten bringe ich gekürzt aus der Fülle des Materials nur noch ein vergilbtes Blatt, das ebenso wie die beiden vorhergegangenen ohne Erläuterung für sich selber spricht. Es ist ein von mir im August 1925 im Hammer Nummer 555 veröffentlichter Aufsatz. Pläne der Weltfinanz und das Schicksal der deutschen Arbeiter. Im Übermut und im Sicherheitsgefühl wird selbst der vorsichtige Hebräer zuweilen geschwätzig und verrät seine geheimsten Pläne. So kürzlich die Internationale Handelskammer in Brüssel. Es ist willkommen zu heißen. Denn wenn wir Judengegner von den tückischen Absichten des raffenden und raubsüchtigen Börsenkapitals sprechen, so glauben uns die Menschen nicht. Besser daher, wenn es die Juden selber zugeben. So müssen wir dem Herrn Rathenau dankbar sein, dass er das unvorsichtige Wort von den 300 weltbeherrschenden Männern sprach. So erwarb sich Löwit ein Verdienst, wenn er bekannte, dass die Juden der ganzen Welt eine besondere jüdische Nationalpolitik treiben, die sich feindlich gegen alle anderen Staaten richtet. Er verrät uns auch, dass der Weltkrieg im Interesse des Judentums lag und unverkennbar von ihm gefördert wurde. Er sagte, dass in der Zeitschrift Der Jude im Januar 1919 in Bezug auf die Vernichtung Russlands, Österreichs und Deutschlands. Der Zusammenbruch dieser drei Mächte in ihrer alten Form bedeutet somit eine wesentliche Erleichterung für die Führung der jüdischen Politik. Der Weltkrieg war ihm willkommen, denn er nennt ihn derselbe Krieg, der die Inaugurierung einer weltpolitisch anerkannten jüdischen Nationalpolitik brachte. Es gibt also eine jüdische Nation, die eine eigene Nationalpolitik betreibt und durch den Weltkrieg sich die Anerkennung erzwang. So plaudert nun auch die jüdische Presse unverhohlen davon, was eigentlich die Brüsseler Tagung der Internationalen Handelskammer, das ist der Deckname für die jüdische Bankenallianz, bezweckte. Diese jüdischen Bankgewaltigen, die sich anderswo schon ganz offen rühmten, dass sie die Geschicke der Welt bestimmen, nennen sich bescheidenerweise Wirtschaftsführer. Das jüdische Berliner Tageblatt gesteht in Nummer 298 unter der Überschrift »Ein Schritt weiter«, dass nach den Worten des Korrespondenten Jordan in Washington die Initiative zur Einsetzung eines Sachverständigenausschusses unter der Leitung des jetzigen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von einer kleinen Gruppe hervorragender Wirtschaftsführer ausging. Und er gibt zu, dass diese Wirtschaftsführer sich der Internationalen Handelskammer als ihres Instrumentes bedienen. Weil ein Teil des deutschen Volkes sich gegen die Versklavungspläne des Dawes-Abkommens wehrte, deren Wirkung sich jetzt deutlich zeigen, so nennt das jener Korrespondent politische Rechthaberei, an deren Stelle die jüdischen Wirtschaftsführer nüchterne ökonomische Erwägungen gesetzt hätten. Dass diese nüchternen ökonomischen Erwägungen nicht die vorgespiegelten Erfolge gehabt haben, gibt er zu, indem er sagt, schon seit Monaten ist es kein Geheimnis mehr in Washingtoner und in New Yorker Bankkreisen, dass durch den Dawes-Plan nur ein geringer Fortschritt erzielt sei. Er spricht dann von dem energischen Druck einer so einflussreichen Organisation wie der Internationalen Handelskammer, um die Regierungen zu größerer Aktivität anzuspornen. Diese vermehrte Aktivität kann wohl nur in einer noch stärkeren Ausplünderung Deutschlands bestehen. Die feindlichen Regierungen werden angespornt, den Druck auf uns zu vergrößern. Unsere Regierung wird angespornt, den Widerstandswillen des deutschen Volkes zu brechen. In der gleichen Richtung äußerte sich schon der Brief des Direktors der Dresdner Bank, Frisch, an den Bankier Warburg vom 4. April 1923. Wir werden den Weg, ohne uns um das Geschrei von rechts zu kümmern, beschreiten. Und der Brief Max Warburgs an Frisch vom 23. April 1923. Das Endresultat, zu dem Sie gelangen, ist genau dasselbe, was ich in Amerika entwickelte. Siehe Deutsche Zeitung Nummer 510 bis 513 1924 und vergleiche die vorhergehende Ziffer 9. Der Korrespondent Jordan aus Washington schreibt dann weiter, dass der Zeitpunkt für die diesjährige Tagung der Internationalen Handelskammer gewählt wurde, günstig sei, weil die durch das Dawes-Abkommen erregten europäischen Gemüter sich jetzt einigermaßen abgekühlt hätten. Er schreibt dann weiter, ebenso wie die römischen Beschlüsse dieses Gremiums zur Einsetzung der Sachverständigenkommission geführt haben, so werden aller Voraussicht nach auch die Beschlüsse, die jetzt in Brüssel zustande kommen sollen, reparationspolitisch von größter Wichtigkeit sein. Er spricht dann weiter nicht etwa davon, dass die Stellungnahme des Kongresses die Aufmerksamkeit der politischen Kreise erregen würde, sondern dass die Stellungnahme die Aufmerksamkeit der Geschäftskreise der ganzen Welt beanspruchen würde. Wer denkt nicht dabei an die Worte Rathenaus in Paris, dass er sich nicht als Vertreter des deutschen Volkes, sondern als Vertreter des internationalen Finanzgeistes betrachte?